Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hallo Manuel. Hallo. So, liebe Zuhörer, ihr hört hier den Till, vielleicht auch im Internet bekannt als Mensch 2.0. Und mit mir im Mumble-Raum ist der Manuel, auf Twitter auch bekannt als Elenos. Und wir beide haben uns überlegt, eine Sendung für euch zu machen in Form eines Podcasts, in der wir euch in Sachen Liquid Feedback NRW auf dem Laufenden halten wollen. Wir haben das in drei Kategorien eingeteilt. Einmal die neuen Initiativen, die erschienen sind, dann begonnene Abstimmungen, die zurzeit laufen, und beendete Abstimmungen, die gelaufen sind. Der Zeitraum soll immer 7 Tage betragen und wir wollen das Ganze wöchentlich machen. Es soll auch im Krähennest veröffentlicht werden und wir würden uns da natürlich sehr über Rückmeldungen von euch freuen. Und was wir euch auch anbieten wollen, und das wird immer sonntags stattfinden, ist ein Liquid Talk, bei dem wir uns dann zusammensetzen, einmal technische Fragen beantworten, falls da Interesse besteht, und aber auch mit euch über die neuen Initiativen, Abstimmungen und beendeten Abstimmungen unterhalten. Manuel, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir können auch direkt mal starten, indem wir nämlich jetzt die Initiativen vorstellen und die Themen, die neu reingestellt wurden ins Liquid Feedback. Und wir fangen da, würde ich sagen, an mit Thema 121 und darüber erzählt Till uns jetzt was. Genau, das Thema 121, da wurden 2 Initiativen eingestellt. Die erste Initiative hat gefordert, dass das Liquid Feedback in NRW kein Update erhalten soll. Und also die Initiative selbst hat den Titel "Keine Design-Experimente wie im Bundesliquid". Also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, das Bundesliquid wurde bereits geupdatet und das NRW-Liquid noch nicht. Und der Arndt, der hat dann da eine Gegeninitiative zugestartet, die eben genau das Update fordert. Also wir haben jetzt einmal keine Design-Experimente wie im Bundesliquid und einmal die Initiative Liquid Feedback 2.0 jetzt. Ja, und darüber könnt ihr in naher Zukunft abstimmen. Dann mache ich mal weiter mit dem Thema 122 von Jenny Kirchner. Und die Initiative dreht sich um das Thema, beziehungsweise heißt auch Erleichterung der Namens- und Identitätsänderung bei Transsexualität. In der Initiative geht es darum, dass im Moment die derzeitige Rechtslage vorsieht, dass 2 psychologische Gutachten bei gewünschter Identitätsänderung vorgelegt werden müssen, von denen das erste von der Krankenkasse bezahlt wird und das zweite selbst bezahlt werden muss. Die Kosten belaufen sich laut dieser Initiative auf ca. 2.600 Euro. Und die Forderung der Initiative ist nun, dass der Antragsteller, der eine Geschlechtsumwandlung vollziehen möchte, nur noch ein Gutachten vorlegen soll und dieses dann natürlich auch von der Krankenkasse bezahlt wird, also eine Reduktion von 2 auf 1 Gutachten, sodass keine Kosten mehr von dem Antragsteller zu tragen sind und genau, das ist die Initiative. Darüber könnt ihr auch bald abstimmen. Ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr das unterstützen wollt oder nicht. Es geht weiter, würde ich sagen. Jawohl, das nächste Thema ist das Thema 123 und in diesem Thema geht es darum, also ich würde es überschreiben unter dem Titel Liquid Feedback versus Parteitage. Gestartet wurde das Thema vom Rainer, der da recht provokant und auch zugegebenermaßen, also auch von sich aus zugegeben, das Ganze ein bisschen als Trollerei begonnen hat, indem er gesagt hat, wir schaffen die Landesparteitage ab. Also das war seine erste Initiative. Und Hintergrund ist, dass er gerne auch das Liquid Feedback verbindlich haben möchte und diese Gegenargumente, die da häufig kommen, die zum Beispiel lauten, das ist ja alles nicht, die Beteiligung ist so gering, da ist er eben der Meinung, auf den Parteitagen ist die Beteiligung auch nicht höher, deswegen könnten wir die ja genauso gut abschaffen. Also das war quasi so der Startpunkt dieses Themas. Der Tom, der ist dann mit einer Initiative mit auf den Zug aufgesprungen, wo er eben auch leicht polemisch Forderungen gestellt hat. Er hat dann aber auch eine Initiative gestartet, die sich sehr sachlich mit dem Thema auseinandersetzt. Und da heißt es dann Zielsetzung der Verbindlichkeit der Ergebnisse aus Liquid Feedback NRW. Also das heißt einen langfristigen Ausblick darauf, wie Liquid Feedback verbindlich genutzt werden könnte und was dazu zu berücksichtigen wäre. Ich habe mich dann dazu entschieden, auch noch eine Initiative einzustellen, die da heißt, keine verbindliche Nutzung von Liquid Feedback zum jetzigen Zeitpunkt, in Klammern Entscheidungen vertagen. Und darin habe ich für mich halt auch nochmal festgehalten, dass ich gerne erst schulen möchte, dann Akzeptanz schaffen möchte und dass man dann darüber nachdenken kann, wie es denn in der Satzung verankert werden könnte. Damit haben wir dieses Thema auch durch. Das nächste Thema, nämlich Thema 124, hat auch nur eine Initiative. Und zwar beschäftigt sich da Karl Schäfer wieder damit, dass die erste Klasse im öffentlichen Nahverkehr abgeschafft werden möge. Und zwar ist die Forderung gut in der Überschrift schon recht deutlich beschrieben. Er fordert also die Aufhebung sämtlicher Klassen des öffentlichen Nahverkehrs in NRW. Und begründet das damit, dass die erste Klasse Symbol eines besseren Service für einzelne Kunden sei, die erste Klasse effiziente Ressourcenplanung im ÖPNV verhindere, der Gleichheitsgrundsatz strenger in alle Lebensbereiche einfließen solle und dadurch verletzt werde und durch Fehleinschätzung, wenn sich jemand vertut und aus Versehen in die erste Klasse geht, die Gefahr somit erhöht ist, als Schwarzfahrer behandelt zu werden. Das ist die Initiative 104, das Thema 124. Und weiter geht's. Jawohl, weiter geht's mit dem Thema 125. Das Thema 125 ist ebenfalls von Karl Schäfer und trägt den Titel Landesrechnungshof mit polizeilichen Rechten ausstatten. Und der Initiator möchte hier quasi eine Aufnahme ins Grundsatz- und Wahlprogramm herbeiführen. Und die Forderung lautet, die Piratenpartei NRW fordert die Erweiterung der Rechte des Landesrechnungshofs um polizeiliche Kompetenzen. Er hat da auch vier Punkte zur Begründung beigefügt. Die könnt ihr euch gerne ansehen oder auch eine Gegeninitiative einstellen. Und ja, das war das Thema 125 und weiter geht's mit 126. Das Thema 126 ist ebenfalls von Karl Schäfer gestartet worden und hat genau eine Initiative, die heißt Verpflichtung zur realistischen Budgetplanung bei Ausschreibungen/Großprojekten. Und darum geht es im Groben auch. Es geht eigentlich um sehr viel. Denn da soll ins Grundsatz- und Wahlprogramm der Piratenpartei NRW aufgenommen werden, dass Budgets für solche Ausschreibungen und Großprojekte realistisch anzusetzen sind und die Möglichkeit bestehen, dass in Verträgen ein Passus enthalten ist, der bei Kostensteigerungen ein außerordentliches Kündigungsrecht einräumt. Weiterhin will er, dass Kostensteigerungen automatisch zu einem Aussetzen des alten Budgetbeschlusses führen, sodass diese neu gefasst werden müssen. Er möchte, dass beim Feststellen von Korruption, Bestechung und Vorteilsnahme ein Aussetzen der Verträge herbeigeführt wird und eine Möglichkeit der Rückabwicklung besteht. Er fordert weiterhin, dass Korruption, Bestechung und Vorteilsnahme bei Vertragspartnern der öffentlichen Hand dafür sorgen kann, dass Unternehmen oder Unternehmensteile temporär unter staatliche Leitung gestellt werden. Und er möchte, dass nicht mehr automatisch billigste Anbieter genommen wird, wie es in derzeitigen Ausschreibungsverfahren der Fall ist, sondern Transparenz bei Qualitätsanforderungen und Arbeitsbedingungen herrscht. Und weiterhin möchte, dass bei Großprojekten automatisch Volksabstimmungen durchgeführt werden. Auch dafür führt er wieder verschiedene Dinge an. Das ist sehr viel. Wenn ihr euch also für diese Initiative interessiert, dann solltet ihr euch das mal selbst angucken und könnt euch dann überlegen, ob ihr das unterstützen möchtet. Ja, dann geht es weiter mit dem Thema 127. Initiator auch hier wieder Karl Schäfer. Es gibt bislang nur eine Initiative zu diesem Thema und die Initiative lautet Voraussetzung zur Ernennung von Mitgliedern der Exekutive durch die Piratenpartei. Da geht es auch um einen Parteitagsbeschluss, den er gefasst haben möchte. Und der Wortlaut ist, falls die Piratenpartei Mitglied einer Regierung im Landtag oder Kommune des Landes Nordrhein-Westfalen wird, kann es dazu kommen, dass sie Personen für Exekutivposten in der Landesregierung bzw. Kommunalverwaltung auswählen muss. Die zu ernennenden Personen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen. Punkt 1, sie müssen fachlich qualifiziert sein. Punkt 2, das Auswahlverfahren muss transparent gestaltet sein. Punkt 3, in Frage kommende Personen dürfen nicht in Verbindung zu Lobbygruppen in den betreffenden Bereichen stehen. Punkt 4, Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Piratenpartei sind von der Ernennung ausgeschlossen, in Klammern Ausnahme Leiter der Exekutive. Auch hierzu gibt es wieder mehrere Begründungen, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn euch das Thema interessiert, dann lest euch diese Begründung durch und dann könnt ihr auch diese Initiative unterstützen oder eine Gegeninitiative oder Anregung einstellen. Das war das Thema 127 und weiter geht's mit 128. Und 128 ist wiederum ein Thema, was von Karl Schäfer gestartet wurde, bislang auch nur eine Initiative, die lautet: Keine Beteiligung an Parteibuchwirtschaft. Es geht in eine ähnliche Richtung wie das vorherige Thema. Und zwar wird dort gefordert, dass ein Landesparteitag beschließen soll, dass von Mitgliedern der Piratenpartei folgendes Verhalten gefordert wird, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, nämlich, dass sie keine Vorteile ziehen oder auch gewähren aus der Parteimitgliedschaft, wie zum Beispiel das eben bei der Initiative der Fall war, bei Einstellungen. Und sollten einzelne Mitglieder sich an der Parteibuchwirtschaft beteiligen, so verstoßen sie seiner Meinung nach eindeutig gegen die Grundsätze und Ideale der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Diesen Beschluss möchte er gefasst haben. Begründen tut er es im Groben damit, dass die Parteibuchwirtschaft die Funktionalität des öffentlichen Dienstes stark beeinträchtigt hat und die Piratenpartei mit gutem Beispiel vorangehen solle, die Parteienmacht im öffentlichen Dienst zu schwächen. Er möchte nicht, dass nach politischen Gesichtspunkten, sondern nach fachlicher Eignung eingestellt wird und sieht Gefahr vor informellen Gruppen im öffentlichen Dienst, die den Rechtsstaat bedrohen. Auch dazu könnt ihr Anregungen machen, könnt es unterstützen, könnt Gegeninitiativen starten und damit kommen wir zum nächsten Thema. Jawohl, das nächste Thema ist das Thema 128 und zwar handelt es sich dabei um einen Antrag, der an den Landesvorstand gestellt wurde. Dieses Thema wurde, soweit ich mich erinnere, vertagt auf die nächste Sitzung. Und es geht dabei um die Gründung einer Betriebssportmannschaft im Bereich Wassersport / Drachenboot. Und die Initiative selbst kommt von unserem Vorstandsmitglied Carsten Trojan und wurde eingestellt vom FITZ. Wie gesagt, der Titel ist schon recht aussagekräftig. Also es soll eine Mannschaft gegründet werden und dazu gibt es wohl auch schon einen Vertragsentwurf, den der Carsten hier teilweise oder auszugsweise erwähnt hat. Im Prinzip müssten wir 1.500 Euro im Jahr bezahlen plus 300 Euro einmalige Anmeldegebühr und können dafür einmal die Woche ein Boot für mehrere Stunden haben. Also es heißt, es ist ein finanzrelevanter Antrag und es handelt sich dabei um einen Antrag, den der Vorstand beschließen kann und soll. Allerdings ist da auch eure Meinung gefragt und wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann gebt auch dazu eure Anregungen rein oder unterstützt die Initiative oder stellt eine Gegeninitiative. So, das müssten eigentlich auch schon alle Initiativen gewesen sein, die in den letzten 7 Tagen neu eingestellt wurden im Liquid Feedback. Damit würden wir zu dem nächsten Kapitel kommen und das wäre das Kapitel Neue begonnene Abstimmung in Liquid Feedback. Genau, und es hat innerhalb der letzten Zeit genau eine Abstimmung begonnen. Es hat nämlich eine Initiative von Karl Schäfer es über das Quorum geschafft. Also wird nun über dieses Thema abgestimmt. Und zwar geht es um die Initiative Quotenfreie Einstellungspraxis mit der Themennummer 114. Und dort geht es darum, dass Karl Schäfer möchte, dass die Landes dass ein Antrag an die Landesregierung gestellt wird. Also dass wir als wahrscheinlich dann Partei, unsere Fraktion quasi beauftragen, dass diese etwas tun oder zumindest uns wünschen. Und zwar, dass unverzüglich die Praxis eingestellt wird, dass bestimmte Personenkreise bei Einstellungen bevorzugt werden. Vor allem will er, dass dies in Stellenausschreibungen nicht mehr postuliert wird. Es geht ihm also darum, dass nicht mehr bestimmte Personenkreise bevorzugt oder benachteiligt eingestellt werden, in diesem Fall eher bevorzugt, wie zum Beispiel Frauen, Behinderte aufgrund politischer, religiöser Gesichtspunkte oder anderen. Auch das begründet er wieder in 6 Punkten. Könnt ihr euch angucken. Es gibt schon eine Anregung dazu. Und ansonsten ist jetzt Abstimmen angesagt. Also dafür, dagegen, Enthaltung. Guckt es euch an und überlegt euch was dazu. Jo. Dann das letzte Kapitel für den heutigen Tag ist das Kapitel beendete Abstimmung der letzten 7 Tage. Da sind 2 Abstimmungen abgeschlossen worden. Es gab in beiden Abstimmungen auch Gewinner. Und zwar ist die erste gewonnene Abstimmung sind die E-Mail-Benachrichtigungen für Liquid Feedback. Den Antrag hat der Michel eingestellt und hat darin gefordert, dass Liquid Feedback seiner, ja, also wie ich es formulieren würde, Bringschuld nachkommt und es eben einen automatisierten E-Mail-Versand gibt für unterschiedlichste Ereignisse. Ein paar hatte er auch in seinem Antrag erwähnt. Und da können wir eigentlich sagen, also wie gesagt, die Initiative wurde angenommen und positiv bestimmt. Und genau diese Funktion ist aber auch in Liquid Feedback 2.0 vorgesehen und vorhanden. Und wenn wir das mit dem Update hinbekommen, dann würden wir eben auch der Umsetzung dieses Antrags nachkommen. Eine weitere beendete Abstimmung sind die qualifizierten Meinungsbilder mit einem Quorum von 25%. Das war ein Antrag, den der Fitz gestellt hat, in dem er gefordert hat, dass für Meinungsbilder ein Quorum von 25% aller Mitglieder der Piratenpartei NRW gilt. Also jetzt für Meinungsbilder, die unseren Landesverband betreffen. Leider wurde dabei nicht darauf eingegangen, ob sich das jetzt auf Liquid Feedback bezieht oder ob sich das auf Parteitage bezieht oder in welcher Form denn überhaupt diese Abstimmungen stattfinden sollen. Aber so wurde es jetzt in Liquid Feedback als Meinungsbild angenommen. Also das Quorum von 25% für Meinungsbilder. Ja, und damit wären die letzten 7 Tage im Liquid Feedback aufgearbeitet. So ist es. Wir hoffen, dass wir euch ein wenig Überblick verschaffen konnten. Vielleicht für die, die nicht so viel Zeit zum Lesen haben oder lieber hören oder aus was für Gründen auch immer nun zu uns gegriffen haben. Wir hoffen, dass wir euch hiermit jetzt einen neuen, coolen Service anbieten können, der natürlich auch dazu führt, dass in Liquid Feedback mehr passiert, mehr Akzeptanz vielleicht auch stattfindet. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir diesen Service jetzt anbieten können, dass wir das jetzt regelmäßig machen und hoffen, dass ihr uns weiter verfolgt und uns vielleicht auch gerne Feedback abgebt, was ihr gut fandet, was ihr nicht gut fandet, was ihr gerne anders hättet oder solche Dinge. Ja, genau. Und wie gesagt, also diesen Podcast, den soll es einmal wöchentlich geben. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei dem Krähennest-Podcast bedanken, die sich bereit erklärt haben, das mit in ihr Programm aufzunehmen. Und ich möchte euch nochmal alle einladen. Wie gesagt, wir wollen diese neben den Liquid Feedback News, also diesem Format, was ihr jetzt gerade hört, wollen wir noch ein weiteres Format ins Leben rufen, und zwar den Liquid Feedback Talk. Und da ist dann eben die Zielsetzung, in einer Mumble-Runde alle interessierten Piraten dazu einzuladen, sich A, über die Themen auszutauschen und dann aber auch Piraten, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, was die Anwendung von Liquid Feedback angeht, denen eine Hilfestellung leisten zu können. Das soll immer stattfinden sonntags. Ich weiß nicht, Manuel, 18 bis 19 Uhr, ist das okay für dich? Gehe ich jetzt erstmal von aus. Ja, okay, dann würden wir das jetzt erstmal so als Angebot in den Raum stellen. Also sonntagsabends 18 Uhr im NRW-Mumble. Und zwar würde ich dann vorschlagen, den Raum, also unter Root gibt es eine Rubrik Sonstiges. Und darunter gibt es einen Raum, der da heißt Squad Pogo. Und das wäre eigentlich der Raum, wenn ihr euch da austauschen wollt, dann kommt zu uns und dann können wir über die Initiativen sprechen. Ich bin gespannt, wie sich das am Sonntag entwickelt. Ja, und dann würde ich sagen, ist jetzt alles Wichtige gesagt. Ich verabschiede mich für heute und wir hören uns voneinander, würde ich sagen. Jo, dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann sage ich mal bis spätestens nächste Woche Freitag. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.